Good morning, my wonderful friend. Guten Morgen, meine wundervollen Freunde. So, who is winning the war? Wer gewinnt den Kampf? The war over your heart. Den Kampf über dein Herz. You know, we have to move from theology to experience. Weißt du, wir müssen uns von der Theologie zur Erfahrung bewegen. I remember I was in one of the churches that started because we preached the gospel in that city. Ich erinnere mich, ich war in einer der Kirche, die eröffnet wurde, weil wir dort in der Stadt die gute Nachricht erzählt hatten. And I was in the middle of the meeting. Und ich war mitten im Meeting. The time of praise. In der Lobpreiszeit. Singing such powerful, wonderful songs. Wir sangen so kraftvolle und schöne Lieder. And suddenly the Lord said to me. Und plötzlich sagte der Herr zu mir. Reinhard, I don't like the gaps between the songs sung and the experience. Reinhard, ich mag den Abstand nicht zwischen den Liedern, die gesungen werden, und den Erfahrungen, die gemacht werden. He said, my children raise their hands, singing wonderful songs, but it's not their life experience day by day. Er sagte, meine Kinder heben ihre Hände empor und sie singen wundervolle Lieder, aber es ist nicht das, was sie täglich in ihrem Leben erfahren. The Lord said, I don't like this. Der Herr sagte, ich mag dies nicht. I want there to be no gap between the daily experience and the songs sang. Ich will, dass es keinen Abstand gibt zwischen den täglichen Erfahrungen und den gesungenen Liedern. How great is our God? Sing with me, how great is our God? So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr. And then we go through a terrible time and suddenly our God isn't great anymore. Und dann erleben wir eine schreckliche Zeit und der Herr ist nicht mehr großartig. Suddenly we panic, we freak out, we stress. Plötzlich schieben wir Panik, wir flippen aus und haben Stress. So where is our great God now? Wo ist jetzt unser großer Gott? What a wonderful name it is, name above every name. Was für ein wunderbarer Name, Name über alle Namen. We sing about the powerful name and then we go through a difficult time and suddenly the name is not powerful. Wir singen über den kraftvollen Namen und haben schlechte Zeiten, plötzlich ist der Name nicht mehr kraftvoll. And the Lord said to me, Reinhard, I don't like it when my children sing songs, but their experience day to day is a different experience. Und der Herr sagte zu mir, ich liebe es nicht, wenn meine Kinder Lieder singen, aber Tag für Tag machen sie andere Erfahrungen. Now do you understand why I sing so few songs? Jetzt verstehst du, warum ich so wenige Lieder singe. And the songs that I sing are my own songs from my heart. Because that's my life experience. Und die Lieder, die ich singe, sind meine eigenen Lieder aus meinem Herzen, weil sie mein tägliches Erleben sind. Do you know, Christianity, as we've done in the other devotion, is not about theology, it's about experience. Weißt du, wie in der anderen Andacht besprochen, geht es im Christentum nicht um Theologie, sondern um das Erleben. Let me tell you something. Lass mir dir etwas erklären. The devil really doesn't care how perfect your theology is. Der Teufel kümmert sich wirklich nicht darum, wie perfekt deine Theologie ist. The devil is really not concerned how perfect your doctrine is. Der Teufel sorgt sich nicht, wie perfekt deine Lehre ist. Neither is the devil concerned how many powerful revelations you have. Auch kümmert es ihn nicht, wie viele kraftvolle Offenbarungen du hast. What the devil is concerned about is what is your experience. Worüber der Teufel sich sorgt, ist, was deine Erfahrung ist. Because if we don't learn to live with the experience, the war over our hearts will be lost. Denn wenn du nicht lernst, mit der Erfahrung zu leben, wird der Kampf in deinem Herzen verloren sein. So, what does it even mean when the Bible talks about the heart? Was meint die Bibel, wenn sie über das Herz spricht? Imaginations, thoughts and emotions become a unity. Vorstellung, Gedanken und Gefühle werden eine Einheit. That's the message of your heart. Das ist die Botschaft deines Herzens. It's really simple. Es ist wirklich einfach. We teach a whole weekend of our school of the prophetic and the supernatural just about the heart. In der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen lernen wir ein ganzes Wochenende über das Herz. I'm planning to write a book about the heart very soon. Ich plane sehr bald ein Buch über das Herz zu schreiben. So, in your heart, where the emotions, the thought and the imaginations unite. In deinem Herzen, wo die Vorstellung, die Gedanken und Gefühle eins werden. Does Jesus have a very special place there? Hat Jesus dort einen ganz besonderen Platz? That's a very important question for you to answer. Das ist für dich eine sehr wichtige Frage, die du beantworten musst. Because Peter says he needs to have that special place there. Petrus sagt, dass der Herr dort seinen speziellen Platz haben muss. You know, when you have or when you pass through a difficult moment, wenn du schwierige Zeiten hast oder durch schwierige Zeiten gehst, it usually reveals your heart. Offenbart es normalerweise dein Herz. Let me explain this to you. Lass es mich erklären. We think that we react in a certain way because of the pressure that we go through. Wir denken, dass wir auf eine gewisse Art reagieren wegen dem Druck, dem wir ausgesetzt sind. It's not true. Das stimmt nicht. You never react because of pressure. Du reagierst nie auf Druck. You react because there is something in your heart that needs to be fixed. Du reagierst, weil es etwas in deinem Herzen gibt, das geregelt werden muss. Every single reaction towards any situation that you may ever face is nothing else but a mirror of your own heart. Jede einzelne Reaktion auf jede Situation, die dir je begegnet, ist nichts anderes als der Spiegel deines eigenen Herzens. Look, all the pressure worldwide about this pandemic and the COVID. All dieser weltweite Druck wegen dieser Pandemie und COVID has in reality done one thing. Hat in Wahrheit nur etwas getan. It showed what is really going on in the hearts of the people. Es zeigte, was wirklich in den Herzen der Menschen los ist. Fear. Angst. Lack of faith. Mangel an Vertrauen. Don't trust God. Kein Gottvertrauen. Allowing themselves to be manipulated and controlled easily. Sich erlauben, leicht kontrollierbar und manipulierbar zu sein. Because of their own insecurity. Wegen der eigenen Unsicherheit. Pressure always reveals your heart. Druck offenbart immer dein Herz. If the Lord your God has this special place set apart in your hearts, pressure will reveal that. Wenn der Herr, dein Gott, diesen speziellen Platz ausgesondert in deinem Herzen hat, wird Druck dies offenlegen. So when you are confronted with a terrible news, wenn du mit einer schrecklichen Nachricht konfrontiert wirst, or when you go through some difficult time that you did not expect to hit you, oder wenn du durch schwierige Zeiten gehst, die du so nicht erwartet hast, dass sie dich treffen, it will show if the Lord is sanctified in your heart or not. Wird es zeigen, ob der Herr in deinem Herzen geheiligt wird oder nicht. I want to go a little bit deeper here. Ich will hier noch ein bisschen tiefer gehen. Sanctify means to set apart and to give a special place. Heiligen bedeutet aussondern und einen speziellen Platz geben. Pressure not only shows if the Lord is sanctified in your heart or not. Druck zeigt nicht nur, ob der Herr in deinem Herzen geheiligt ist oder nicht. Pressure shows what else or who else is sanctified in your heart. Druck zeigt auch, was oder wer anders in deinem Herzen geheiligt wird. I know people. Ich kenne Menschen, who lose their partner unexpectedly and tragically and their life falls apart. Die unerwartet ihren Partner auf tragische Weise verloren haben und ihr Leben fiel auseinander. Do you know what they chose? Weißt du, was sie wählten? That the Lord wasn't sanctified in their heart, but their partner was. Dass nicht der Herr in ihren Herzen geheiligt wurde, sondern ihr Partner. I know, because I've been there. Ich weiß, weil ich dort war. But I will never go back to that place again. Ich will nie mehr zu diesem Ort zurückgehen. I love Debbie. Ich liebe Debbie. I enjoy being with her. Ich genieße es, mit ihr zusammen zu sein. She's my very best friend. Sie ist meine allerbeste Freundin. But the moment she goes to Jesus and stays there, aber in dem Moment, wo sie zu Jesus geht und dort bleiben wird, my life will not fall apart, but the words that will spring out of her mouth will be, thank you, Jesus, that she can be with you. Wird mein Leben nicht auseinanderbrechen, aber die Worte, die aus meinem Munde kommen werden, sein, danke, danke, Jesus, dass sie mit dir zusammen sein kann. You know why? Weißt du warum? Because I've not sanctified Debbie in my heart, I've sanctified the Lord in my heart. Weil ich nicht Debbie in meinem Herzen geheiligt habe, sondern weil ich den Herrn in meinem Herzen habe. I told you I'll go deeper. Ich sagte, dass ich tiefer gehen werde. See you tomorrow. Und wir sehen uns wieder morgen.